فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Als sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Maryam genannt und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan, vor dem gesteinigten, verfluchten Shaitan. Eine Frau macht Dua und was gibt Allah ihr? Er gibt ihr ein Mädchen. Sie hätte den Knaben, den sie bekommen, von dem sie ausging, dass sie ihn vielleicht bekommen würde und deswegen ja auch Allah schon versprochen hatte, dass wenn ich einen Knaben, ein Kind bekomme, dann werde ich das in deinen Dienst, in den Dienst des Tempels stellen. Weil damals hat man das nur mit Jungen, mit Knaben gemacht. Aber Allah hat dieser Frau ein Mädchen gegeben. Und jetzt schauen wir, wie die Sippe von Imran, diese Frau, die auch aus der Sippe Imrans ist, und ihre Tochter, die auch aus der Sippe Imrans ist, wie diese hier vor den Welten auserwählt werden. Diese Frau, wie ich schon, ich glaube, erwähnt habe, dass diese Frau soll Hannah geheißen haben. Sie war aus der Sippe Imrans und sie wollte ihren Sohn, also Allah, dem Dienst an der Moschee, dem Dienst an gottesdienstlichen Leistungen, diesen Dingen wollte sie ihr Kind widmen. Also keine eigenen Bedürfnisse durch das Kind stillen. Aber sie hat eine Tochter bekommen. Und wir sagen ja normalerweise, gut, wir vielleicht heute nicht mehr, aber in vielen Gegenden der Welt wird das so gesagt und diese Einstellung ist auf jeden Fall vorhanden, dass man sagt, Mädchen sind ja nicht wie Jungen. Ja, und hier sagt Allah, nein, Jungen sind nicht wie ein Mädchen. Was dieses Mädchen verrichten wird und leisten wird, das wird ein Junge nicht leisten können. Allah hat alles mit einer großen Weisheit gegeben. Jedes, also Knabe und auch Mädchen, jedes hat eine eigene Rolle zu erfüllen. Jedem steht Würde und Respekt zu. Keiner ist benachteiligt, so wie keiner auch bevorzugt ist. Jeder wird letztendlich das ernten, wofür er sich bemüht hat. Sie nennt ihre Tochter dann also Maryam. Und was ist ihr Hauptwunsch? Was ist ihre Hauptdua, ihr Hauptbittgebet, dass sie für ihre Tochter und nicht nur für ihre Tochter, sondern schon für die Nachkommen ihrer Tochter schon Allah von Allah erbetet? Sie sagt: "Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim." Und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Ja, u'idhuha, ich suche Zuflucht für sie und ihre Nachkommenschaft bei dir, bei Allah. Vor wem? Vor wem und vor welcher Gefahr vor allem will sie ihre Nachkommen, ihre Tochter und ihre Nachkommen dann, vor allem beschützen? Dass sie sicher sind vor Shaitan. Schutz vor dem Gefährlichsten, was es da gibt. Ja, und die Mütter, das ist die Natur von allen Müttern, die sind halt beschützend. Ja, vor allem vor was beschützen andere Mütter? Wir beschützen vor Kälte, dass die Kinder nicht hinfallen. Ja, manchmal sind wir sogar so beschützend, dass wir sagen, keiner darf meinem Kind was sagen, sonst sind wir erzürnt und böse. Dann vor lauter Sorge gibt es sogar manche unter uns, die das Kind dann stundenlang vor den Fernseher setzen, damit das Kind sich nicht bewegt und dann vielleicht hinfällt. Und das ist die Art Schutz, die wir für unsere Kinder vielleicht wählen. Ja, aber Hannah war zu dieser Zeit sogar eine Witwe und als Witwe, wenn du der einzige Elternteil bist, der für das Kind noch da ist, wird man normalerweise noch beschützender. Ja, aber zu dieser Gelegenheit, vor was und vor wem beschützt diese auserwählte Frau vor allem ihre Nachkommen vor dem größten Feind, den es da gibt, von der gesamten Menschheit, vor Shaitan, der ja geschworen hatte, dass er die Kinder Adams von jeder Seite belagern, verführen, einflüstern wird. Und dieses Bittgebet sollten wir alle bei der Geburt unserer Kinder, bei dem Wunsch nach Kindern sogar und an sich in unserem Leben Allah immer wieder darum anbeten. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zakaria a.s. zur Betreuung. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, weil sie dann ab einem gewissen Alter, wie ja schon geplant war, von der Mutter, dass wenn es ein Sohn gewesen wäre, wollte sie das ja auch machen. Und deswegen hat sie dann die Dua auch nicht oder diese Gelöbnis auch nicht zurückgenommen, sondern hat ihr Bestes getan, dass, okay, ich habe jetzt eine Tochter, aber auch für diese möchte ich mein Gelöbnis erfüllen. Und das werden wir an einer anderen Stelle noch lesen, wie es dann dazu kam, dass ausnahmsweise ein Mädchen in den Tempel, dann in eine private Zelle dann, privates Gemach innerhalb des Tempels, ein Mädchen eingelassen wurde. Und weil sie ja dann, weil sie alleine ein Mädchen war und in einem, wir können sagen, vielleicht fremden Gebäude, musste sie natürlich jemanden haben, der auf sie aufpassen würde, der Ein- und Ausgang bei ihr haben könnte, um sie zu versorgen, um sie zu beschützen, um sie nachzufragen, ob sie was braucht. Und diese Rolle kam dann ihrem Onkel. Man sagt in Tafsir, das war der Ehemann der Schwester von Hannah, also der Onkel von Maryam alayhi salam. Diese Rolle bekam dann Zakaria, der selber auch ein Prophet Allahs gewesen ist. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte, O Maryam, woher hast du das? Weil er war ja eigentlich derjenige, der sie hätte versorgen sollen. Und wenn er bei ihr in die Zelle kam, dann lagen da schon allerlei Früchte und Versorgung von manchmal sogar von solchen fernen Orten oder anderen Klimas, die es zu diesem Klima, zu diesem Zeitpunkt im Jahr gar nicht hätte geben können. Er sagte, O Maryam, woher hast du das? Sie sagte, es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Ja, wir sehen hier, normalerweise ist Versorgung, ja, das ist unsere allergrößte Sorge, woher nehmen, wie viel haben, wie viel Ausgaben haben wir. Ja, Versorgung ist eines der größten Kopfschmerzen und Sorgen der gesamten Menschheit. Und hier sehen wir ein Kind, ein Mädchen noch, ja, die ist am Heranwachsen, ein Mädchen, welches in einer Umgebung wohnt, wo sie selber sich nicht versorgen kann. Aber Allah versorgt sie mit nur nicht Dingen, die von nah sind, sondern sogar mit Dingen, die von fern sind, und Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Ja, und wir sehen, Zakaria a.s. ist selber ein Prophet, ist hier aber, wir können schon sagen, inspiriert von einem jungen Mädchen, welches da von Allah versorgt wird, und in diesem Gefühl der ja, Imanstärkung, in diesem Gefühl, der, dass er Lehre zieht aus dem, was er da sieht, dass wirklich Allah kann versorgen, wann und wen er will, ohne zu berechnen. Selbst die, die keine Möglichkeiten haben, sich zu versorgen, auch die kann Allah versorgen. Da rief Zakaria seinen Herrn an und sagte, also dann machte auch Zakaria a.s. da, an Ort und Stelle auch ein Bittgebet. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala, und dann spricht er diese Dua. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, innaka sami'ud du'a. Mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft. Du bist ja der Gebetserhörer. Und während Zakaria a.s. noch im Gebet steht, ja, er war so inspiriert von dieser Situation, er hat direkt Dua gemacht, mit Inbrunst, mit Nachdruck Dua gemacht, und während er noch da steht, da rief Zakaria seinen Herrn an, und was ist passiert? Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand. Allah verkündet dir Yahya, also du wirst einen Sohn bekommen. Und Zakaria war zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt, und seine Frau war auch rein biologisch betrachtet eigentlich nicht mehr in der Lage, noch Nachkommen zu bekommen. Aber was sagen die Engel? Allah verkündet dir Yahya, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Ja, also das werden alles seine Eigenschaften sein. Eigenschaften von deinem Sohn. Also nicht nur, dass du einen Sohn bekommst. Ja, wir freuen uns ja schon, wenn jemand uns sagt, du kriegst ein Kind und das wird gesund sein. Das ist schon für viele von uns, Alhamdulillah. Ja, das ist für viele von uns schon mehr, als wir vielleicht erwartet haben. Was ist das dann für eine Freude, wenn dir nicht nur verkündet wird, gesund, sondern auch noch verkündet wird, dass er ein Rechtschaffener, er wird jemand sein, der das Wort Allahs bestätigt, keusch, und ein Prophet von den Rechtschaffenen. Ja, und das zeigt uns auch, manche Gesellschaften sind so, dass sie einen solchen Effekt auf dich haben, dass du mit solcher Inbrunst und solchen Iman und solcher Nachdruck Dua machst, dass diese Dua sofort akzeptiert wird. Ja, das, wie es hier passiert ist, dass er dort an Ort und Stelle diese frohe Botschaft dann bekommen hat. Ja, und Yahya a.s., der später ja auch dann Prophet wurde, er hat solche Eigenschaften, die Zakaria a.s. erfreuen. Ja, die Frage ist, wie viele Eltern gibt es heute, die sich über ein solches Kind überhaupt noch freuen würden. Keusch und Allahs Wort bestätigen und ja, wie viele Eltern gibt es wohl noch, die überhaupt solch ein Kind haben möchten? Er sagte, mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Er, der Engel, sagte, so wird es sein. Allah tut, was er will. Ja, und so mit diesem Glauben soll man auch die Bittgebete sprechen. Ja, Allah yaf'alu ma yasha. Allah tut, was er will. Er kann das Lebendige aus dem Toten hervorbringen und er kann das Tote aus dem Lebendigen hervorbringen. Das ist alles Allahs Wille allein. Er, Zakaria a.s., sagte, mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte, dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärden. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. Und das ist kein Mangel an Glaube hier von Zakaria, sondern seine Freude ist so unbändig, er kann es einfach nicht fassen. Ja, er glaubt es natürlich, sein Iman ist voller Überzeugung, aber er bittet um ein Zeichen, um auch zu wissen, wann es soweit sein wird und weil auch seine Freude so groß über diese frohe Botschaft ist. Und als die Engel sagten, O Maryam, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Also Maryam ist jetzt aufgewachsen, ist kein Kind mehr, ist eine junge Frau. Und es wird uns nicht genau überliefert, wie alt sie gewesen ist. Aus den christlichen Texten erfahren wir, dass sie so um die 13, 14 war, also mit der Pubertät halt in das Erwachsenenalter eingetreten ist. Nun kamen also die Engel zu ihr und geben ihr diese große, frohe Botschaft, du bist auserwählt vor allen Frauen, und die Mufassirin sagen, die Frauen ihrer Zeit. Also auserwählt vor allen Weltenbewohnern bedeutet Weltenbewohner ihrer Zeit. Ja, und für später haben wir andere Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass auch Fatima, radiallahu anha, unter anderem zu diesen auserwählten Frauen gehört. Ja, darauf kommen wir noch zu sprechen. Und das ist etwas, ja, wie sehr sind alle Menschen im Allgemeinen, und jetzt, wenn es um Frauen geht, dann sprechen wir von Frauen, sind wir darauf erpicht, auserwählt zu werden. Ja, von Miss World-Wahl bis zum Besten der Klasse, bis zum Beste in das und das und Klügste in das und das. Ja, dieses Phänomen auserwählt sein ist uns unglaublich wichtig und wertvoll, obwohl, wenn man genau überlegt, nach kurzer Zeit ist alles, wofür man mal bekannt war, meistens vergessen. Und solange man diesen auserwählten Status hat, gibt es auch immer viele Neider. Aber schaut mal auf diese Persönlichkeiten, die Allah auserwählt hat. Selbst wenn sie in Vergessenheit geraten würden, Allah offenbart Offenbarungen, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Maryam war ja in dem Tempel und sie betete ja in ihrer Nische, in ihrer Zelle, wo keiner hinkam. Und trotzdem wird ihr hier gesagt, dass nein, wenn die anderen beten, das gemeinschaftliche Gebet, dann verbeuge du dich auch mit denen, die sich verbeugen. Ja, in ihrer Zelle natürlich, als Frau, dass sie ihren Privatbereich hat. Ja, aber hier erfahren wir auch, dass obwohl das Frauen in ihren Häusern beten sollen, und das ist auch besser und leichter auch einfach für sie, aber trotzdem wenigstens zum Eid-Gebet, ja, dass dieses Festlichkeiten nach dem Fastenmonat oder die Festlichkeiten einmal in der Hajj-Zeit, oder zum täglichen, auch in der Nacht stattfindenden Tarawih-Gebet in Ramadan-Nächten. Ja, da sollen sie auch ruhig rauskommen und sich in den Moscheen versammeln und sich an den gemeinsamen Gebeten beteiligen, weil darin auch ein Nutzen und ein Segen liegt, der im alleinigen Gebet vielleicht nicht zu finden ist. Dies gehört zu den Nachrichten von Verborgenen, dass wir die als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Rohre warfen, um durch das Los zu bestimmen, wer von ihnen Maryam betreuen sollte. Ja, als bevor Maryam also in den Tempel kam und man sicherstellen wollte, dass sie einen Betreuer, einen Beschützer haben würde, dann war diesen Menschen schon klar, aufgrund von Prophezeiungen, dass dieses Mädchen was Wunderbares, was Großartiges erleben und leisten würde. Ja, nämlich die Geburt von Isa a.s. später durch wundersame Art. Und das war diesen Menschen schon angedeutet, prophezeit worden und deswegen stritten sie miteinander, wer dieses Privileg haben dürfte, Maryam a.s. zu betreuen. Ja, und da warfen sie ihre Rohre und das Rohr fiel für Zakaria a.s.

All das gehört zur Ungerechtigkeit. Wenn Allah sagt, Allah liebt nicht die Ungerechten, dann ist es eine große Aussage, vor der wir uns alle, wir sollten alle auf der Hut sein davor. Gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams, a.s. Er erschuf ihn aus Erde, hierauf sagte er zu ihm, sei. Und da war er. Ja, also Isa a.s. wurde ohne Vater erschaffen. Das Gleichnis davon ist genauso wie bei Adam a.s. Adam a.s. wurde sogar ohne Mutter und Vater erschaffen und Allah hat zu allem die Macht. Dies ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Wer nun mit dir darüber streitet nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sag zu denen, kommt her. Lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Hier wird eine bestimmte Art von Herausforderung, können wir vielleicht sagen, angedeutet, Mubahala, dass man quasi sagt, für Propheten war das gängig, nicht gängig, sondern vielleicht erlaubt, kann man eher sagen, dass man sagt, entweder gebt ihr jetzt die Wahrheit heraus, wenn nicht, dann bitten wir beide, flehen wir beide Parteien Allah an, dass Allahs Fluch herabkommen soll auf den, der Lügner ist. Gewiss, dies sind die wahren Geschichten und keinen Gott gibt es außer Allah. Allah, er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise. Doch wenn sie sich abkehren, so weiß Allah sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sag, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Ja, und hier wird vorgeworfen oder verurteilt, dass sich bei den Christen hier vor allem, dass sie ihre Gelehrten, ihre Priester zu Herren nahmen, nämlich indem sie ihnen gehorchten, wie man Allah gehorcht. Ja, ihre Verbote als Verboten nahmen, ihre Erlaubnisse als Erlaubnis nahmen. Ja, und so eine bestimmte Art von Gehorsam, die nur Allah alleine zusteht. O Leute der Schrift, warum streitet ihr über Ibrahim, wo die Tora und das Evangelium erst nach ihm als Offenbarung herabgesandt worden ist? Begreift ihr denn nicht? Ja, das heißt, wenn jemand mit uns über Ibrahim a.s. streitet, er war Jude oder er war Christ, ja, wie das Gleiche noch gesagt wird, dann sagen wir, Tora und Evangelium, all diese Bücher, mit denen ihr euch identifiziert, die wurden doch nach ihm offenbart. Wie kann er dann Jude oder Christ dem Namen nach gewesen sein? O Leute der Schrift, ihr da seid es doch, die ihr über etwas gestritten habt, wovon ihr kein Wissen habt. Warum streitet ihr nun aber über etwas, wovon ihr kein Wissen habt? Ja, also wovon ihr Wissen habt, habt ihr auch schon gestritten. Jetzt streitet ihr sogar über etwas, worüber ihr kein Wissen habt. Also das war lange vor eurer Zeit, Ibrahim a.s. und darüber habt ihr kein Wissen. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Ibrahim war weder ein Jude noch ein Christ, sondern er war Anhänger des rechten Glaubens. Einer, der sich Allah ergeben hat. Ja, und genau das ist nämlich Islam. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Was wir vor allem nochmal festhalten wollen, wenn man über eine Sache nicht Bescheid weiß, ja, dann ist es gut zu sagen, ich weiß nicht und darüber zu schweigen. Ja, denn Unwissenheit zu verbreiten und in Dinge zu streiten, über die man kein Wissen hat, ja, ist eine Sache, die im Koran immer wieder verurteilt wird, das werden wir noch oft lesen, ja, und die auch zu großen Verbrechen führen kann, wie wir auch schon gelesen haben und wie gesagt auch noch lesen werden. Und wir merken uns hier auch nochmal, dass der Muslim, derjenige, der sich Allah ergeben hat, dass er alle anderen Namen abstreifen sollte. Ja, und zwar besonders die Namen, natürlich sind hier gemeint, die eine Sektiererei andeuten. Ja, die eine andere Identifikation andeuten, als dass man sich Allah alleine ergeben hat. Die Menschen, die Ibrahim am nächsten stehen, sind wahrlich diejenigen, die ihm folgten, so wie dieser Prophet und die, die mit ihm glauben. Und Allah ist der Schutzherr der Gläubigen. Gern möchte euch ein Teil von den Leuten der Schrift in die Irre führen, aber sie führen nur sich selbst in die Irre, ohne es zu merken. Also was möchten die gerne? Die möchten, dass wir den Dien verlassen, dass wir in die Irre gehen. Ja, und Allah ist aber, wie vorher gesagt wurde, der Schutzherr der Gläubigen. Ja, das heißt, wenn wahrer Glaube da ist, ein wahres Folgen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, da ist, dann wird Allah der Schutzherr sein. Und was hatten wir nochmal gelernt? Der Schutzherr, Allah ist Wali, der Schutzherr von den Gläubigen, führt sie aus den Dunkelheiten, aus den Verwirrungen ins Licht zur Rechtleitung. O Leute der Schrift, warum verleugnet ihr Allahs Zeichen, wo ihr doch selbst Zeugen seid? O Leute der Schrift, warum verdeckt ihr das Wahre durch das Falsche und verbergt wissentlich die Wahrheit? Jetzt sind also alles Dinge, die einem Gläubigen nicht zustehen, nicht angemessen sind, dass er sich auf diese Art und Weise verhält. Jetzt hatten wir eben gelesen, die möchten euch gerne in die Irre führen. Und jetzt wird Allah über einige der Tricks und der Listen sprechen, die sie einführten und danach handelten, um nämlich genau das zu erreichen, um Zweifel zu sehen unter den Gläubigen, mit dem Ziel, sie in die Irre zu führen. Und ein Teil, und das ist auch wichtig, ein Teil von diesen Menschen machte das, nicht alle. Und ein Teil von den Leuten der Schrift sagt, glaubt an das, was auf diejenigen, die glauben, als Offenbarung herabgesandt worden ist, am Anfang des Tages, und verleugnet es wieder an seinem Ende, auf das sie umkehren mögen. Also geht am Morgen und tut so, als ob ihr auch ihr den Islam angenommen habt, und am selben Tag, am Abend noch, sagt, nee, wir haben nichts Besonderes darin gefunden, wir sind doch nicht überzeugt, wir verlassen die Religion wieder. Warum? Weil wenn so etwas passiert, rein äußerlich können wir ja nun mal nicht sehen, wer aufrichtig im Herzen den Glauben angenommen hat. Äußerlich gesehen, wenn so etwas passiert, dann entsteht eine große Verunsicherung. Es kann Zweifel gesät werden, auch unter denen, die aufrichtig zu dieser Religion gekommen sind. Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Ahl al-Kitab unter den Arabern der damaligen Zeit auch eine Art gebildeten Status hatten. Ja, und dann, wenn solche dann zum Religion kommen, zum Dien kommen und dann wieder verlassen, dann kann auch diese Argwohn entstehen oder diese Gerücht entstehen, dass ja, wenn solche gebildeten Gelehrten, Schriftgelehrten in dieser Religion nichts gefunden haben, was sie hält, ja, vielleicht stimmt das ja dann doch alles nicht. Ja, und so wird der Zweifel und und die Verunsicherung gesät in die Herzen der aufrichtig Gläubigen. Ja, und es ist eine Prüfung. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt in der Moschee, meinetwegen bei einem Vortrag, und auf einmal stehen alle auf und sagen, nee, das ist doch nichts. Ja, wer bleibt dann sitzen? Das ist die Prüfung. Wer wird sagen, nein, Moment mal, ich habe hier jetzt nichts Falsches gehört, das ist richtig, das ist in Ordnung, das ist eine gute Tat, die wir hier machen, und ich werde sitzen bleiben. Ja, und das ist genau das, was sie hier damit versucht haben. Ja, und das mussten sie auch machen. Vorher wurde ja gesagt, warum verbergt ihr die Wahrheit, kleidet sie mit dem Falschen? Das hatten sie nämlich ja schon lange gemacht, und das nützte ja nichts. Die Leute kamen ja trotzdem zum Glauben, und das war dann ein nächster Schritt, den sie dann einführten, um Zweifel unter den Gläubigen zu sehen. Ja, und was sagten sie noch? Sie sagten, und glaubt nur jemanden, der eurer Religion folgt. Sag, gewiss, die wahre Rechtleitung ist Allahs Rechtleitung. Ja, sie sagten also, sie schränkten von vornherein ihre Folge ein. Sie sagten, nein, nehmt nur von jemandem an, der von eurer bestimmten Gruppe ist, der eurer Religion folgt. Ja, das heißt, schaut mal, wieder, der Maßstab ist dann also nicht, ist es wahr oder ist es falsch, was mir jemand sagt? Nein, sondern der Maßstab ist, wer ist das, der mir etwas sagt? Und auch wenn es wahr ist, werde ich es nicht annehmen, wenn es nicht einer von meinen Leuten ist. Ja, und das ist eine Engstirnigkeit und ein vorurteilbehaftetes Denken, welches auch dem, der aufrichtig nach der Wahrheit sucht, nicht angemessen ist. Und Allah sagt, nein, Rechtleitung ist das, was Allah als Rechtleitung bezeichnet. Und glaubt nicht, dass auch jemanden anderen das Gleiche gegeben werde, was euch gegeben wurde. Ja, so sprachen sie auch. Glaubt nicht, dass ihr habt Offenbarung, Propheten gehabt, dass anderen auch das gegeben wurde. Oder dass man mit euch zu Recht vor eurem Herrn streite. Sag, also wie soll der Gläubige reagieren? Sag, gewiss, die Huld liegt in Allahs Hand. Er gewährt sie, wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Ja, er hat das Prophetentum in den Kindern Ismails zu den Arabern gegeben. Das ist Allahs Huld. Er verteilt sie, wann und wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Er zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will. Und Allah besitzt große Huld. Unter den Leuten der Schrift gibt es manche, die, wenn du ihnen einen Qintar, also so Schätze, großes Gewichtsmaß bedeutet das eigentlich, aber damit sind große Mengen an Besitztümern gemeint, anvertraust, ihn die wieder aushändigen. Es gibt unter ihnen aber auch manche, die, wenn du ihnen nur einen Dinar, also wenig Besitz, ganz geringwertiges, anvertraust, ihn dir nicht wieder aushändigen, es sei denn, du beständig hinter ihnen her. Dies, weil sie sagen, also warum benehmen sie sich so schlecht? Weil sie sagen, gegen uns kann man den Schriftunkundigen wegen nicht vorgehen. Also man wird uns nicht fassen, wir sind moralisch zu nichts verpflichtet. Gegenüber wem? Gegenüber den Schriftunkundigen, den Ummiyin. Ja, weil sie sich selber ja als Ahl al-Kitab, als Schriftkundige bezeichneten, als diejenigen, die ja von Allah Propheten bekommen und Schrift bekommen hatten. Und deswegen waren sie sich gegenseitig verpflichtet, moralisch, aber anderen gegenüber, Fremden gegenüber, konnten sie auch Dinge tun, die eigentlich verwerflich sind. Wie zum Beispiel an Frau Tautos Gut nicht zurückgeben. Und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Ja, sie sagten nämlich, das ist in unserer Religion so, gegeneinander haben wir Vertrauen und geben uns unsere Sachen zurück und im vollen Maß, aber weil du ja nicht einer von uns bist, wieder dieses selbe Prinzip, ja, Sektiererei und Gruppendenken, deswegen sind wir dir nicht verpflichtet. Und Allah sagt, nein, Allah hat so etwas nicht offenbart. Der das sagt, hat eine Lüge gegen Allah ausgesprochen. Ja, weil Recht ist Recht und Wahrheit ist Wahrheit. Und das ist nicht Wahrheit gemäß dem, der dir gegenüber ist. Sondern Wahrheit muss ausgesprochen werden, egal wer vor dir steht. Und Recht muss gelebt werden, egal wer vor dir steht. Aber nein, wer seinen Bund hält und gottesfürchtig ist, gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Ja, das ist das richtige und korrekte Benehmen. Ja, und Allah erwähnt also auch am Anfang der Ayah, dass manche von ihnen sind aber auch so vertrauenswürdig, du könntest ihnen Schätze anvertrauen, die würden dir alles genauso wieder zurückgeben. Ja, das heißt, unter jeder Gemeinschaft, Allah spricht ja hier über die Ahl al-Kitab, gibt es solche und solche. Und Allah kennt die Herzen allein. Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tag der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie läutern. Für sie wird es eine schmerzhafte Strafe geben. Ja, welcher Bund? Erstmal der Bund, den sie ihren Propheten versprochen hatten, nämlich, dass wenn der nächste Prophet käme, dass sie ihm helfen, unterstützen, ehren würden, glauben würden und dass sie ja, indem sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verleugneten, diesen Bund ja gebrochen hatten. Und wahrlich, eine Gruppe von ihnen verdreht mit seinen Zungen die Schrift, damit ihr es für zur Schrift gehörig haltet, während es nicht zur Schrift gehört. Und sie sagen, es ist von Allah, während es nicht von Allah ist. Und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Es steht einem menschlichen Wesen nicht zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir, anstatt Allahs. Sondern, also wie soll er sondern sprechen, seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren und da ihr es zu erlernen pflegtet. Ja? وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ رَبَّانِيِّين, Leute des Herrn, die sich so benehmen, dass sie Allah, ihren Herren, immer wohlgefällig sein wollen. So soll ein Prophet sprechen. Jemand, der das Buch liest, jemand, der das Buch studiert und es lernt, das Ergebnis muss sein, dass dieser Mensch so spricht. Ja, das heißt, und das heißt auch, derjenige, der das Buch liest, lernt, anderen lehrt, der muss ein Rabbani werden. Ja, der muss ein Mann Allahs sein. Das ist seine Identifikation. Sein Gehorsam, sein Herz, seine Liebe, seine äußerste Liebe gebührt Allah allein. Und ist eigentlich ein anderer Name oder eine weitere Bedeutung von, was wir als Muttaqi, als gottesfürchtigen Menschen bezeichnet haben. Und es steht ihm nicht zu, euch zu befehlen, die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Sollte er euch den Unglauben befehlen, nachdem ihr Allah Ergebene seid? Also das würde auch ein Prophet nicht befehlen. Ja, wenn jemand sagt, so etwas kommt vom Propheten, dann ist das eine Lüge. Ja, dass man nämlich außer Allah etwas zum Herrn nehmen soll. Und als Allah mit den Propheten ein Abkommen traf, ja, nochmal zurück, also ein Prophet wird also nie zu einer Gruppierung oder zu einer Teilsekte rufen, sondern immer nur dazu, Allah allein zu dienen und keine anderen Herren zu nehmen, außer Allah. Und auch diesen einen geraden Weg der Ergebung zu Allah, diesen geraden Weg zu folgen und ein Rabbani, ein Mann Allahs, ein Mensch, der sich Allah ergeben hat, zu sein. Und als Allah mit den Propheten ein Abkommen traf, was immer ich euch an Büchern und Weisheit gebracht habe, und danach ist zu euch ein Gesandter gekommen, das bestätigend, was euch bereits vorliegt, an den müsst ihr ganz gewiss glauben und dem müsst ihr ganz gewiss helfen. Er sagte, erklärt ihr euch einverstanden und nehmt ihr unter dieser Bedingung meine Bürde an? Sie sagten, wir erklären uns einverstanden. Er sagte, so bezeugt es. und ich gehöre mit euch zu den Zeugnisablegenden. Wer sich aber nach diesem abkehrt, so sind jene die Frevler. Begehren sie denn eine andere als Allahs Religion, wo sich ihm doch jeder ergeben hat, der in den Himmeln und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig, und zu ihm werden sie zurückgebracht. Also Islam ist ja eigentlich in der gesamten Schöpfung. Ja, jeder Stein, jeder Baum, jedes Blatt, die Himmel und die Erde, alle haben sich doch Allah ergeben. Ja, und wir wollen dann außer Islam eine andere Religion begehren? Sag, wir glauben an Allah und an das, was auf uns und was auf Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakub und den Stämmen als Offenbarung herabgesandt wurde und was Musa, Isa und den Propheten von ihren Herren gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben. Ja, und das ist hier nämlich, Maßstab ist nämlich Wahrheit. Und von wo immer sie auch kommt, wir nehmen sie an. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Ja, das ist eine große Lehre hier für uns. Bei Allah wird, was akzeptiert wird, welche Din, welche Einstellung ist, in Ergebung zu ihm zu kommen. Und das ist Al-Islam. Auf diesem Weg, den Weg der Propheten zu ihm zu gehen, und das ist Al-Islam. Ja, das ist, wenn man etwas bauen lässt, ja, und man gibt demjenigen, der dir das bauen soll, gibt man ein Modell vor. Guck mal, so und so muss das sein, genauso soll das aussehen, bitte bau mir das nach diesem Vorbild. Und dann gibt der andere etwas komplett anderes und sagt, guck mal, das kann man doch auch benutzen. Ja, dann sagst du, nein, ich wollte dieses Modell, ich akzeptiere kein anderes. Ja, und genau das ist, wir folgen Allahs Zufriedenheit auf dem Weg der Propheten, auf dem Weg des letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemäß diesem Vorbild, und nur das wird bei Allah akzeptiert werden. Ja, wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte, dass der Gesandte wahrhaft ist und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren? Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Der Lohn jener ist, dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt liegt. Allah möge uns alle bewahren. Ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden. Außer denjenigen, die nach alledem bereuen und verbessern. So ist Allah allvergebend und barmherzig. Jene aber, die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben angenommen haben und hierauf an Unglauben zunehmen, deren Reue wird nicht angenommen werden. Und jene sind die Irregehenden. Gewiss, diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben. Von keinem von ihnen würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn er sich damit loskaufen wollte. Für jene gibt es schmerzhafte Strafe. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben und sie werden keinen Helfer haben. Ja, ungläubig werden und so bleiben, dass man darin auch noch verstirbt. Also nicht bereuen, nicht verändern, nicht einsehen, sondern als Ungläubiger sterben. Was wird das Ergebnis davon sein? Von solch einem wird, selbst wenn er das hätte, die gesamte Erde voll Gold und er das hergeben würde, damit er sich von der Strafe loskaufen kann. Es würde von ihm nicht angenommen werden. Ja, das muss man sich mal vorstellen, dass man irgendwann bereit ist, so viel an Besitz und Wert herzugeben, wenn man doch nur von der Strafe bewahrt wird. Und jetzt hier im Leben bittet Allah uns nur darum, oder fordert Allah nur von uns, dass wir eingestehen, dass er alleine anbetungswürdig ist. Ja, solch eine Strafe erwartet also solch ein Verbrechen. Und Allah möge uns alle davor bewahren. Und was wir hier nochmal festhalten wollen, die viele Ayat wiederholen sich. Ja? Und viele von uns haben das ja auch schon vorher schon mal gelesen. Für viele ist das nicht jetzt das erste Mal, dass sie die Übersetzung lesen, dass sie das erste Mal mit dem Koran sich auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz, hier finden wir uns zusammen und ihr gerade in diesem Kurs seid dazu verpflichtet oder ihr bringt euch selber dazu, hier in einem Zug den Koran zu lesen oder die Übersetzung zu hören mit einer kleinen, leichten Erklärung. Und das lässt dann, das ist wieder mal ganz was anderes, das lässt viele Dinge nochmal klarer sehen, tiefer einwirken und man versteht vor allem Koran durch Koran. Ja? Wenn man jetzt einmal in der Woche mal ein paar Seiten liest oder mal liest, dann wieder ein paar Tage nicht, dann hat das nun mal eine andere Wirkung, als wie wir das jetzt zusammen machen. Deswegen seid motiviert, versucht das weiterzumachen, versucht dabei zu bleiben, auch wenn sich hier und da mal etwas wiederholen sollte. Ja, alles hat einen Sinn, was hier gesagt wird. Das sind Allahs Worte, auch wenn wir davon nur die ungefähre Übersetzung lesen. Nichtsdestotrotz versuchen wir uns an die Bedeutung, so nah es geht, heranzuarbeiten. Und Allah möge davon eine Wirkung auf unsere Herzen, gewähren. Uns eine Wirkung gewähren, denn nur das weiche Herz wird die Taqwa, die Gottesfurcht, überhaupt aufnehmen können. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا meine lieben Schwestern والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته